ein Riesenverbrechen am deutschen Volke und die ernsten Bibelforscher von Hans Lienhardt, zweite Auflage, Großdeutscher Verlag, Weißenburg in Bayern, 1921. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahre 2009.